Vielleicht habe ich mich auch bloß verleumdet, bemerkte er finster, wie in Gedanken. Vielleicht bin ich doch ein Mensch und keine Laus und habe mich vorschnell aufgegeben. Noch will ich kämpfen. Ein hochmütiges Spottlächeln spielte um seine Lippen. Solch eine Qual zu ertragen und ein ganzes, ganzes Leben lang. Ich werde mich daran gewöhnen, sagte er düster und nachdenklich. Höre, begann er nach einer Weile. Jetzt ist genug gejammert. Es ist Zeit, sachlich zu reden. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass man mich jetzt sucht, mich verfolgt. Ach, rief Sonja erschrocken aus. Warum erschrickst du? Du willst doch auch, dass ich ins Zuchthaus gehe. Warum erschrickst du? Eins aber will ich dir sagen. Ich ergebe mich ihnen nicht. Ich werde kämpfen mit ihnen und sie können mir nichts anhaben. Sie haben keine wirklichen Beweise. Gestern war ich in großer Gefahr und dachte schon, ich sei verloren. Heute aber steht es besser. Alle Beweise, die sie gegen mich haben, sind nicht eindeutig. Das heißt, ich kann ihre Beschuldigungen zu meinen Gunsten umdeuten, verstehst du? Und das werde ich auch tun. Denn ich habe das jetzt gelernt. Aber einsperren wird man mich sicher. Wenn nicht ein Zufall dazwischen gekommen wäre, hätte man mich vielleicht schon heute verhaftet. Vielleicht geschieht es auch noch heute. Aber das tut nichts, Sonja. Ich werde eine Zeit lang sitzen und dann wird man mich wieder freilassen. Denn sie haben keinen einzigen wirklichen Beweis in der Hand und werden ihn auch nicht finden, mein Wort drauf. Mit dem aber, was sie besitzen, kann man einen Menschen nicht verurteilen. Nun genug. Ich sage es bloß, damit du es weißt. Mit meiner Mutter und Schwester will ich es so einzurichten versuchen, dass sie an meine Unschuld glauben, damit sie nicht erschrecken. Meine Schwester ist übrigens, wie es scheint, versorgt, folglich auch meine Mutter. So, das ist alles. Wirst du zu mir ins Gefängnis kommen, wenn ich dort eingesperrt bin? Oh ja, ich werde kommen. Sie saßen nebeneinander, traurig und niedergeschlagen, als wären sie nach einem Sturm allein an einen einsamen Strand gespült worden. Er sah Sonja an und fühlte, wie viel Liebe ihn umgab, und es wurde ihm plötzlich schwer und schmerzhaft zumute, weil er so geliebt wurde. Ja, das war ein seltsames und furchtbares Gefühl. Auf dem Weg zu Sonja hatte er nur empfunden, dass in ihr seine große Hoffnung und sein letzter Ausweg waren.